Diese Location war mehr für uns als ein Geschäft. All die Stunden Arbeit, die Eigenleistung, all das Herzblut und die Leidenschaft. Nein. FGB 12. Familie.